Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Warum eigentlich polarisiert ausgerechnet der Wolf die Menschen hierzulande so extrem? Da wird ein rationales Volk wie die Deutschen schlagartig irrational. Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat ja bereits angekündigt, sie wolle den Abschuss von Wölfen nach Rissen, zum Beispiel von Schafen, erleichtern. Betroffene Bauern demonstrieren genau dafür an diesem Mittwoch in Brüssel. Dort ist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen alarmiert. Sie warnte heute vor einer echten Gefahr durch Wölfe und rief die Behörden der Mitgliedstaaten dazu auf, Nutztiere und Menschen zu schützen. Der österreichische Biologe und Verhaltensforscher Kurt Kottrischal hat mehrere Bücher über den Wolf verfasst. Er war Professor an der Uni Wien und hat dort das Wolf-Forschungszentrum mitgegründet, das Wolf Science Center. Guten Abend, Herr Kottrischal. Schönen guten Abend aus Österreich, wo die Wolfskonflikte genauso kochen wie in Deutschland. Über den Wolf ja wird diskutiert wie über kein anderes Tier. Warum emotionalisiert gerade dieses Tier die Menschen so stark? Also ganz allgemein muss man sagen, dass Menschen ihre ganze ihren Welterfahrungsapparat sozusagen in der Tierbeziehung entwickelt haben. Unsere Spiritualität etc. ist alles, hat alles mit Tierbeziehungen zu tun. Und eine kurze Antwort könnte sein, weil es da draußen kein Tier gibt, das uns ähnlicher wäre als der Wolf. Ähnlicher wäre, ja. Aha. Naja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil Wölfe und Menschen sind eigentlich Kleingruppenwesen, die in der Altsteinzeit haben Menschen genau wie Wölfe heute noch in Familiengruppen gelebt. Bei Wölfen nennen wir das Rudel. Und innerhalb der Clans kooperiert man wunderbar beim Aufziehen der Jungen, beim Jagen, beim Abwehren der Konkurrenten und Feinde an der Außengrenze. Das heißt, irgendwie hat das Mindset, also die psychische Verfassung von Wölfen und Menschen so gut zusammengepasst, dass unsere Vorfahren, als sie vor etwa 42.000 Jahren nach Eurasien reinkamen, das waren aus Afrika stämmige Jäger und Sammler, als die auf den Wolf trafen, hat man sich irgendwie zusammengetan und man ist nie wieder auseinandergegangen. Das heißt, seit ungefähr 30.000 bis 40.000 Jahren haben wir Hunde und alle Hunde stammen bekanntlich von Wölfen ab. Und doch gibt es diese Angst vor dem Wolf. Hat das auch was mit der mythologischen Rolle in den Märchen zu tun? Also der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen und der Wolf und so weiter. Die Angst wird da getriggert möglicherweise, die wir schon als Kind empfunden haben, wenn uns vorgelesen wurde? Ja, natürlich, aber auch diese Mythen und Märchen, die Sie erwähnt haben, sind ja das Ergebnis von älteren Mythen und Märchen. Ne? Die Einstellung zum Wolf hat sich seit der Altsteinzeit vor etwa 40.000 Jahren immer wieder mit den gesellschaftlichen Verhältnissen stark verändert. Ne? Damals waren Wölfe nicht wirklich die Feinde, sondern eher sowas wie Brüder, spirituelle Ansprechpartner dieser animistischen Jäger und Sammler. Später dann, als die Menschen vor circa 10.000 Jahren sesshaft wurden und dann auch domestizierte Nutztiere schon langsam hatten, war der Wolf natürlich nicht mehr so unproblematisch. Und damals hatte man ja bereits Hunde etwa, um Schafe und Rinder gegen den Wolf zu bewachen und wirklich gekippt. Ist das Verhältnis dann offensichtlich im späten Mittelalter, am Beginn der Neuzeit, 30-jähriger Krieg, nicht, als Europa ohnehin entvölkert wurde und auch menschliche Leichen in der Gegend herumlagen. Und daran gehen Wölfe natürlich dann auch nicht vorbei. Und das hat den Wölfen und den Kolkraben nicht gerade Sympathie gebracht. Und nach dem 30-jährigen Krieg haben die besonders absolut Herrscher, für die ja der Wolf ein großer Jagdkonkurrent war, ein kaum kontrollierbarer Jagdkonkurrent, haben sich als gute Landesherren so profiliert, indem sie höchstpersönlich auf Wolfsjagd gingen. Und das hat dann mit der Verfeinerung der Jagdtechnik dazu geführt, dass bis ins 19. Jahrhundert de facto in Mitteleuropa die Wölfe dann ausgerottet wurden. Allerdings muss man auch dazu sagen, weil ihnen die Nahrungsbasis fehlt. Also damals waren die Wälder radikal leer geschossen, beziehungsweise es gab nicht so viel Wälder wie heute. Das heißt, ohne, wenn dem Wolf die Nahrungsbasis nicht gefehlt hätte, hätte man ihn auch nicht ausrotten können. Es gibt ja auch positive Geschichten vom Wolf. Also Romulus und Remus, die Gründer von Rom, wurden von einer Wölfin gesäugt. Das wird moderner weitererzählt im Dschungelbuch. Und ich erinnere mich an einen Kinofilm von Nicolette Krebitz vor ein paar Jahren. Wild hieß der, da geht es um eine Frau, die eine Liebesbeziehung mit einem Wolf beginnt, die den Wolf betäubt, ihn in ihre Wohnung bringt und tatsächlich mit ihm zusammenlebt. Diese Frau selbst verwildert, erlebt das aber auch als so eine Art Befreiung, im Grunde also ein modernes Märchen. Der Wolf taugt als Projektionsfigur. Selbst bei so einem Tabubruch wie diesem Film? Also seit Menschen und Wölfe in Kontakt sind, sind Wölfe ganz, ganz wichtige Projektionsflächen. Bereits in der Antike wurden Politiker als Wölfe bezeichnet, die besonders durchsetzungskräftig waren. Sie haben selber den eher positiven Mythos der Gründung Roms erwähnt, wobei man aber dazu sagen muss, dass in der alten Welt nach dem Sesshaftwerden eher die blutrünstige Seite des Wolfes in den Mythen überwog. Also wir dürfen nicht auf das Thema des Werwolfs vergessen, der wahrscheinlich mit den Yabnaya reinkam, die vor circa 5000 Jahren die erste Invasion aus der pontischen Steppe machten und Europa überschwemmten. Das waren auch die Saat für die indoeuropäische Kultur gelegt haben. Und mit denen kam vermutlich der Werwolf-Mythos daher. Mhm. Während in Nordwestern, am ganzen amerikanischen Kontinent, also die Indigenen dort, die ja teils immer noch halb nomadische Jäger und Sammler waren, als die Europäer kamen, dort hat der Wolf eher die positive Rolle des Ernährers, also und wenn sich jemand in Wolf verwandelt, dann sind es gewöhnlich Frauen. Also Wolf hat dort eine sehr weibliche Rolle. Mhm. Also man sieht, ganz, ganz abhängig vom Kulturhintergrund ist die Bedeutung des Wolfes ganz verschieden. Und auch heute ist es ja auch nicht ganz anders. Ne? Kommt ja nicht von ungefähr, dass wir sozusagen auf dem Feld des Wolfes gesellschaftliche Stellvertreterkriege führen. Ne? Die Leute am Land gegen die Städter, die Obrigkeit gegen, also manche Leute gegen die Eliten. Wenn man da genau hinschaut, ist der Wolf politisch wieder derart instrumentalisiert. Und ich unterstelle bis rauf in die höchsten Ebenen der Europäischen Union politisch instrumentalisiert, dass man sich nur wundern kann, ne, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, keine neue Geschichte, das war der Wolf immer irgend schon. Sie haben uns jetzt eine ganze Kulturgeschichte des Wolfes hier gegeben in Fazit. Abschließend möchte ich dann aber doch noch mal eben auf die aktuelle politische Debatte kommen. Ist die irrational? Wird die irrational geführt? Ja, so einfach kann man es, glaube ich, nicht machen. Also es gibt schon Leute, die rationale Gründe haben, dass sie mit Wölfen keine Freude haben. Das sind natürlich die Weidetierhalter. Was von sich gegeben hat über die potenzielle Gefahr des Wolfes für Menschen, das ist irrational, weil mein Gott, im Moment leben 750 Millionen Europäer mit etwa 20.000 bis 30.000 Wölfen zusammen in Europa relativ eng. Und was ist in den letzten 40 Jahren passiert? Nichts. Also keine ernsthaften Vorfälle, während in diesem Zeitraum genügend Menschen durch Wildschweine, durch Rehböcke, durch Hunde, durch Pferde zu Schaden und sogar ums Leben kamen. Also so gefährlich kann der Wolf nicht sein, was aber nicht heißt, dass er unter allen Bedingungen ungefährlich ist und ungefährlich bleibt. Aber im Moment mit jeder Menge Beute im Wald zum Beispiel und wie die Verhältnisse jetzt sind, wir haben ja fast gar keine Tollwut mehr, ist der Wolf nicht gefährlich. Also das sind wirklich irrationale Elemente und die werden dann heftigst von der Politik benutzt. Ich sehe das in Österreich noch stärker als in Deutschland, politische Ziele durchzubringen oder um von tatsächlichen Problemen abzulenken. wenn man sich überlegt, dass etwa das sogenannte Schalenwild, also Hirsche, Rehe, Wildschweine, durch Unfälle und durch Verbiss im Wald ungefähr 100 bis 1000 Mal so viel Schaden machen wie der Wolf. Und davon hört man aber nichts. Dann kann man das eigentlich nur als irrational einstufen, was momentan in Richtung Wolf passiert. Ne? Sagt der Biologe und Verhaltensforscher Kurt Rischalch.